Zeit. Ich bin jung, fremd, gebildet, somit gefährlich und unentbehrlich und ernährlich. Mir der Wald der Straße, neben mein Herz sticht. Die Sonne scheint, das Leben unter Laternenlicht nervt mich. Aber die Dunkelheit befreit mein Geist und verstärkt mich, so lerne ich. Vom Straßenschläger zum Straßenfeger, die Polizei macht mich vogelfrei. Ich das Tier und die Staatsgewalt der Hasenjäger. Die Selbstmordquoten sind hoch, doch es gibt gewiss eine Menge Menschen, die drunter liegen. Schon im Kindergarten wird unterschieden, Berichte unterblieben. In der Geschichte der Jungs, die die Straßen lieben. Auf die Straßen fliehen, in dunklen Gassen mit den Massen spielen. Du siehst uns und das Angst, wir sind geladen wie Pumpguns. Jetzt zerstört die Blumen, die ich auf dem kalten Asphalt anpflanze. Straßenstaub in meinem Nasenraum. Vertrau kaum ein, der versucht mich aufzubauen, vortäuscht zu mir aufzuschauen. Bist du echt oder nur ein Typ, der sich so anzieht? Halt dich besser fern, die Straßen sind dreckig wie der Vietnamkrieg. Besitz ergreifen, anschließend durch die Wälder streifen. Ein Fremdwort für die meisten, sich schon auf Keifen. Sich vergiften, kippen, kiffen, mit dicken Lippen am Weg genippen. Hängen weit raus, auf Dickstock in dem Penthouse. Ich Spritzer des Grauen, straight from downtown. Keine Zeit zum Abschalten, die Tür eintreten, Waffen entgegenhalten. Die wollen sich bestechen lassen, mich festnehmen, bitte nicht anfassen. Alles in Butter, kneppen seines Sohnes Mutter. Wenn Einbrecher brechen, brechen sie einzeln den kleinsten Geldschein. Straßenleben, Boxen töten, ausrauben und abschrauben. Ein fehlendes Autoradio öffnen Schlösser wie Cabrio. Als Weißer anklopft, sind das lange Finger vom Schwarzkopf. Weil's gewohnt ist, bewegen sich im Schatten des Mondes. So much anger built inside, making it hard for you to do your thing. So much anger built inside, something in the street wind. So much anger built inside, making it hard for you to do your thing. So much anger built inside. Der korrekte Abzug für jeden Scheißfucker, der Streit sucht. Jeder ist am Gassen, auf Waffen bestückt mit Schusswaffen. Überfallen jeden Spasti, wie so ein verdammter Knasti. Ist es so, wer sagt das? A la carte, alas. Wer braucht einen falschen Pass, trotz Plan, die schon kodierten Namen tragen. Und öfters aufgeben, weil Strategen noch einen drauflegen. Ihr Lebensziel verkacken, bei diesen Arten fucken. Wenn mein Rohstoff so wäre, dann hätte ich keine Ehre. Faire Verhandlungen sind Utopien, wenn man keinen kennt. Mafiosis im Parlament, die permanent dafür sorgen, danach zu bomben, wenn du pennst. Deshalb bleib ich nachts wach, auf den Straßen, wo ich nicht fremd bin. Man hält mich für einen Schläfer, weil ich glaub ich intelligent bin. Ich bin bewaffnet mit Ehrfurcht vor Gott und je Zorn gegen die, die meinen, in diesen Zeiten nie zu teilen und Frieden meinen. In diesen Zeilen will ich zeigen, dass ich bereit bin, mein Feindbild zu fighten. Auf den Straßen sind alle gleich zu unterscheiden. So much anger built inside, making it hard for you to do your thing. So much anger built inside.